Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Der australische Regisseur Garth Davis legt mit seinem Film Maria Magdalena gerade eine aufregende Neuinterpretation der biblischen Figur vor. Bei ihr ist Maria Magdalena, gespielt von Rooney Mara, eine eigenständige Jüngerin Jesu, keine Nebenfigur, die am Kreuz schmachtet und Tränen vergießt, so wie biblische Kinogeschichten es sonst gerne darstellen. Allerdings durchaus in Varianten, wie Hartwig Tegler in seiner Top 5 erklärt. Würden Sie jetzt den Film starten? Maria, er wartet. Schau. Ich habe dich schon mal gesehen. Bei Jeschuas Tod warst du neben seiner Mutter. War sie auch die Frau, mit der du bei seinem Grab warst? Sollen wir uns widersetzen, unser bisheriges Leben hinter uns lassen? Ja, sie werden euch verurteilen, euch verfolgen, aber ihr müsst ihnen vergeben. Lust auf den Film? Platz 5, Die Passion Christi von Mel Gibson, 2004. Mataha! Wen haben Sie verhaftet? Fragt der Römer Maria Magdalena, die ihn verzweifelt um Hilfe bittet. Jesus von Nazareth, antwortet Monica Bellucci. Ansonsten ist Mel Gibsons Maria Magdalena vor allem schöne weibliche Staffage mit Tränenstrom, sagen wir Leidensdekor für die Pietà, wenn Mutter Maria den Leichnam des vom Kreuze Genommenen in den Armen hält und Maria Magdalena ergriffen daneben lehnt. Ein christlich-volkstümliches Passionsspiel, Oberammergau in CinemaScope, ganz im Rahmen des üblichen Bibelfilmkitsches. Hier allerdings ertränkt in einem Gewaltporno in Blut. Shalom, Maria. Platz 4. Warum bist du vor uns davongelaufen? Auferstanden von Kevin Reynolds, 2016. Wo habt ihr Jeschua hingebracht? Was ist mit der Leiche dieses Gekreuzigten? Er ist hier bei uns. Eine wichtige Frage für einen spirituell Suchenden, wie in diesem Fall für einen Detektiv in römischer Uniform. Clavius Joseph Fiennes wird vom Militärtribun zum Zweifelnden und schließlich zum Gläubigen. Maria Magdalena, ehemalige Prostituierte und Anhängerin von Jesus, ist in Kevin Reynolds' Film Zeugin und irritiert den Römer mit ihrem unerschütterlichen Glauben. Zeig mir den Messias, tot oder lebendig. Und zeig mir die, die ihm folgen. Du suchst etwas, das du nie finden wirst, Tribun. Du suchst die falsche Sache. Maria als Nebenfigur in dieser monumentalen Geschichte über den König der Könige, die ein monumentales Filmgenre begründete, vom Stummfilm bis in die Jetztzeit. Wer bist du? Maria. Ich heiße Maria. Platz 3. Die größte Geschichte aller Zeiten von George Stevens. 1965. Niemand klagt dich mehr an, Maria. Und ich tue es auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Sagt Jesus, Max von Sydow, in diesem 3 Stunden und 15 Minuten langen Monumentalschinken, nachdem er Maria Magdalena, die Ehebrecherin, vor der Steinigung bewahrt hat. Erstaunlich aber, welch relative Eigenständigkeit Regisseur George Stevens in all dem Bibel-Kolossal-Kitsch seiner weiblichen Figur zugesteht. Denn wie in den Evangelien beschrieben, aber in vielen Filmen ausgespart, ist Maria Magdalena diejenige, der der Auferstandene als Erster begegnet. Eben nicht nur Staffage. Er ist auferstanden! Er ist auferstanden! Platz 2. Die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese. 1988. Ist es so schlimm, im Haus einer Prostituierten zu bleiben? Ich verspreche dir, ich rühre dich nicht an. Du kannst deine Unschuld für die Wüste aufheben. Maria, es tut mir leid, ich kann nicht bleiben. Eine Frau Prostituierte, später die, die am Kreuz und am Grab trauert, aber auch die Lebensgefährtin dieses Messias, der sich der Rolle eben des Messias verweigert. Barbara Hershey spielt bei Scorsese Maria Magdalena als Jesus' Geliebte. Sie hat wenig Eigenständigkeit, ist vor allem sexuelle Frau, aber immerhin wird sie nicht verurteilt, bleibt eine Frau mit Gefühlen, die ein Recht hat zu diesen Gefühlen, so widersprüchlich die auch sein mögen. Mach schon, geh! Wann immer ich dich sehe, bricht es mir das Herz. Platz 1. Das erste Evangelium Matthäus von Pier Paolo Pasolini. 1964. Auch in der Jesusgeschichte des schwulen Kommunisten und Atheisten Pasolini gibt es am Ende die klassische Szene am Kreuz mit der Mutter Maria und Maria Magdalena und weiteren Frauen ganz in Schwarz. Dargestellt von Komparsen rund um die süditalienische Stadt Matera. Menschen mit präindustriellen Zügen, wie Pasolini bemerkte. In der Kreuzigungsszene vermitteln die nun etwas, das jenseits von Kino und Schauspielen liegt. Es ist ein Ausdruck von Menschlichkeit in der Totenklage, das Leid, die Trauer, die Verzweiflung angesichts des Verlustes vor der Botschaft der Auferstehung, die folgt. Die Darstellung dieser Gefühle bekommen eine unglaubliche Wucht in diesen kinofernen Gesichtern von Maria, der Mutter von Jesus, und Maria Magdalena. Ob sie nun Jüngerin ist, Liebende oder später die christliche Botschaft verkündet. Hartwig Tegeler über seine 5 Lieblingsfilme, in denen Maria Magdalena eine meist kleine Rolle spielt.